بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit der 70. Frage, wo der Autor sagt, was ist der Beweis von der Höhe des Ansehens? Es geht hier um Ulu Sha'nihi, und Ulu Sha'nihi könnten wir vielleicht besser übersetzen, indem wir sagen, die Erhabenheit in seine Angelegenheiten. Also die Erhabenheit, was ihn angeht, was seine Sachen sind, dass ihm da niemand etwas vormachen kann. Und er sagt weiter, was muss negiert werden betreffend Allah. Also was dürfen wir sozusagen nicht Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Und das werden wir inshallah ta'ala hier sehen. Ich denke, mit dem Text wird hier einiges auch noch klarer. Man sollte wissen, sagt er, dass Allah subhanahu wa ta'ala dass Allahs hohes Ansehen das ist, was seinen Namen Al-Quddus, Al-Salam, Al-Kabir, Al-Muta'ala einschließt. Und alles, was in ihrer Bedeutung eingeschlossen ist, sowie alle Eigenschaften, die seine Hoheit und seine Erhabenheit verlangen. Darauf wird er gleich noch ein bisschen eingehen, was da drauf ist, als erklärend. Al-Quddus, der Heilige, Al-Salam, der Frieden, Al-Kabir, der Große, Al-Muta'ala, der Hohe. Und all diese Sachen, was die Bedeutung eben einschließen, so ist er erhaben in ihrer Bedeutung. Und wenn wir sagen erhaben, dann meinen wir natürlich immer die positiven Eigenschaften alle, und die negativen werden dann negiert, abgelehnt. Er sagt weiter, Allah subhanahu wa ta'ala ist erhaben in seiner Einzigartigkeit darüber, dass jemand einen Anteil an seinem Königreich, seiner Unterwerfung hat. Und das, vielleicht bis dahin. Also er ist erhaben darüber, dass irgendjemand einen Anteil an seinem Königreich, das heißt alles, seine Schöpfung gehört ihm einzig allein. Er ist der einzige wahre König. Seine Unterwerfung, also niemand kann ihm etwas vormachen. Er ist der Einzige, der das Recht hat, und sich ihm und so, also dass man sich ihm unterwirft, und dass er eben derjenige ist, der die Leute als Einzigster unterwerfen kann, weil er der Schöpfer ist und alles andere die Schöpfung ist. Und er sagt weiter, und dass jemand sein Partner, Unterstützer oder Fürsprecher ohne seine Erlaubnis dafür ist. Also niemand, Allah subhanahu wa ta'ala, er will dir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Partner, keinen Unterstützer, er braucht keine Unterstützung, er ist derjenige, er ist die wahrhaftige Stütze. Und Fürsprecher, und niemand kann die Fürsprache einlegen, außer Allah subhanahu wa ta'ala's Erlaubnis. Nicht die Engel, nicht der Prophet, niemand kann die Erlaubnis eingeben, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also außer mit seiner Erlaubnis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wer ist denn derjenige, der Fürsprache einlegen möchte, außer dem Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt, sinngemäß. Und er sagt weiter, Allah ist erhaben in seiner Größe und seinem Stolz und in seinem Königreich darüber, dass jemand sein Konkurrent oder sein Beschützer ist. Und das ist ungefähr dasselbe. Also niemand ist ihm gleich oder annähernd gleich in seiner Größe, in seinem Stolz, in seiner Ehre, in seinem Königreich, in seinem Besitz, in all diesen Sachen. Niemand kann ihm Konkurrenz machen. Nicht mal ansatzweise, nicht mal annähernd. Also wie Khidr a.s. zu Musa sagte, als sie auf dem Schiff waren und ein kleiner Vogel kam und ein Tröpfchen Wasser sozusagen, er pickte in das Meer, um einen Schluck Wasser zu nehmen. Da sagte Khidr a.s. zu Musa, a.s. Schau ja Musa, und dein und mein Wissen. Und alles Wissen zusammen sozusagen der Menschen ist im Gegensatz zu Allahs Wissen, wie dieser Vogel ein Tropfen Wasser von dem Meer getrunken hat. Als Beispiel, das heißt also nichts. Was hat der Vogel vom Meer weggenommen? Nichts. Und dieses Wissen, was wir haben, ist nichts im Gegensatz zu Allahs Wissen. Dann sagt er weiter, Allah ist erhaben in seiner Ewigkeit darüber, dass er eine Partnerin, einen Sohn, einen Vater oder ihm Gleiches hat. Und darüber haben wir gesprochen. Also er hat weder einen Vater, noch eine Mutter, noch eine Tochter, noch ein Kind. Also für uns Menschen hört sich das natürlich traurig an. Wir denken, ist er denn alleine? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala ist anders. Allah ist der Schöpfer. Er hat all diese Sachen, diese Gedanken, diese Worte erschaffen. Vater, Mutter, Tochter. Er hat selbst das Wort Einsamkeit erschaffen. All diese Sachen. Also für ihn gelten nicht die gleichen Regeln, wie für uns gelten. Er ist derjenige, der Regeln macht. Wir sind diejenigen, die wir uns an die Regeln halten müssen. Das heißt, er ist ein Einziger. Kein Partner, kein Kind, kein Vater, keine Mutter. Nichts und niemand, der ihm ebenbürtig sein könnte. Er sagt weiter, er ist erhaben in seiner Vollkommenheit des Lebens und in seinem sich selbst sein, in seiner Macht und über den Tod Schlummer, Schlaf und über die Müdigkeit und Mattheit. Also das heißt, er ist vollkommen lebendig. Und wir sind auch lebendig, aber wir werden, wie er hier sagt, wir werden sterben, wir schlummern, wir schlafen, wir werden müde, wir werden schlapp. Aber all diese Sachen treffen Allah subhanahu wa ta'ala natürlich nicht zu. Ja, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Und ihn trifft weder Schlummer noch Schlaf, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Und das ist die Vollständigkeit, die Vollkommenheit des Lebens. In sich selbst sein. In seiner Macht. Ja, wir haben viele Könige, viele Kämpfer erlebt, die Gewalt, die stark waren, die mächtig waren. Aber auch sie mussten schlafen, auch sie wurden müde und auch sie haben den Tod gekostet. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der vollkommen ist. Das ist das, was wir hieraus verstehen. Und wie gesagt, wir versuchen das alles immer kurz zu halten, weil im Prinzip ist vieles gleich und es ist verständlich und ich denke, nach 70 Fragen sollte einiges schon einfacher und verständlicher sein, inshallah ta'ala. Er sagt weiter, er ist erhaben in seiner Vollkommenheit des Wissens über die Unaufmerksamkeit und über das Vergessen und darüber, dass ihm sein Stäubchen an Gewicht im Himmel und auf der Erde entschwindet. Das ist das vollkommene Wissen, was er hat. Die vollkommene, es gibt nicht mal einen Moment der Unaufmerksamkeit von ihm. Ja, wir Menschen werden unaufmerksam, wir vergessen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala vergisst niemals und er ist niemals unaufmerksam. Er weiß alles Bescheid. Selbst im Gewicht eines Stäubchens, in dieser Größenordnung wird ihm nichts entschwinden. Er weiß über alles, jedes kleinste Detail Bescheid. Wie auch nicht, er hat alles erschaffen, er ist der Schöpfer aller Dinge. Es ist nicht so wie bei uns, dass wir etwas herstellen, etwas Mechanisches, Elektrisches herstellen und wir wissen noch nicht, was das Ding alles kann. Allah weiß alles schon Bescheid. Über jedes kleinste Detail, über jede kleinste Zelle in deinem Körper, über jedes kleinste Staubchen. Selbst ein Staubkörnchen, das gerade nach rechts fliegt, es ist alles geplant von Allah subhanahu wa ta'ala und er weiß Bescheid, wo es hinfliegt, wo es landet. Subhanallah. Das ist gewaltig, wenn wir das verstehen. Er ist erhaben in seiner Vollkommenheit, in seiner vollkommenen Weisheit und seinem Lob darüber, dass er zum Spiel und ohne Sinn erschaffen und dass er seine Schöpfung ohne Verbot und Gebot, ohne Auferstehung und ohne Vergeltung lässt. Also er will dir sagen, Allah subhanahu ist erhaben darüber. Er hat Weisheit über alles gemacht. Er hat vollkommene Weisheit. Also er ist erhaben darüber, dass er alles einfach nur so erschaffen hat. Aus Spiel und Spaß. Nein, er hat für jede Sache seinen Zweck und seinen Sinn. Subhanallah. Auch wenn wir nicht alles erkennen. Selbst das Staubkörnchen, das irgendwo in einem bestimmten Winkel, in einem bestimmten Grad, in einer bestimmten Geschwindigkeit irgendwo hinfliegt. Selbst das hat seine Weisheit, die wir natürlich nicht verstehen können. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala ist so gewaltig in seinen Weisheiten, in seinem Wissen, in seinem Detail. Da kann niemand mit ihm mithalten. Wenn wir das verinnerlichen und verstehen, dann können wir Allah subhanahu wa ta'ala noch mehr fürchten, inshallah ta'ala. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen, die ihn am meisten fürchten, inshallah ta'ala. Und das betrifft eben in seiner vollkommenen Weisheit auch die Verbote und Gebote. Also er hat das nicht einfach so gemacht, sondern er steckt Weisheit dahinter. Auch wenn wir manchen Sachen nicht verstehen, warum hat Allah das verboten, warum müssen wir das machen, so machen wir das, weil Allah subhanahu wa ta'ala das uns geboten oder verboten hat, auf das Allah subhanahu wa ta'ala und mit uns zufrieden ist. Auch wenn wir das nicht verstehen und wir werden nicht alles verstehen können, denn er ist der Schöpfer und wir sind die Schöpfung. Das ist, was wir verstehen müssen, inshallah ta'ala. Er sagt weiter, er ist erhaben in seiner vollkommenen Gerechtigkeit, dass er jemanden ein Stäubchen an Gewicht Unrecht antut oder dass er jemanden in seiner Hasanat, in seinen Belohnungen beschneidet. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala, ist der vollkommen Gerechte. Vollkommen Gerechte. Er wird zu niemand, nicht mal in einer kleinsten Weise, Unrecht antun. وَمَا رَبُّكَ ظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ لِلْعِبَادِ Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht zu seinen Dienern und wird es niemals sein. Und er wird jedem seine ihm gebührende Belohnung geben, noch egal wie klein sie ist, subhanallah. Das ist die vollkommene Gerechtigkeit. Er belohnt aus Barmherzigkeit und bestraft aus Gerechtigkeit, sagen wir Muslime. Und das ist eben, er ist vollkommen gerecht. Und wir können nicht so gerecht sein, wie er es ist. Dann sagt der Autor weiter, er ist erhaben in seiner vollkommenen Reichtum darüber, dass er ernährt oder versorgt wird, dass er abhängig von etwas ist. Und das ist, denke ich mal, klar. Er ist der Schöpfer aller Dinge, er ist der König, er besitzt alles, ihm gehört alles. Wir sind abhängig von ihm, er ist As-Samad. Alles ist von ihm abhängig und er ist von nichts und niemand abhängig. Subhanal Malik. Ihm gehört alles, vollkommener Reichtum. Egal wie viel er gibt, er hat immer noch mehr da. Subhanallah. Auch wenn die ganzen Menschen und die ganzen Dschinn vom Anfang bis zum Ende alle zusammenkommen, auf einer Stelle ihn fragen und er gibt ihnen alles, der würde nichts von seinem Reichtum ansatzweise verloren gehen. Subhanallah. Das müssen wir verstehen, wie gewaltig dieser Reichtum ist, dieser Besitz ist. Und dann soll man sich nochmal fragen, ob man überhaupt eingebildet sein kann, ob man sich das überhaupt leisten kann, wenn man eigentlich gar nichts besitzt. Dann sagt der Autor weiter, und ich möchte hier nochmal kurz darauf hinweisen, also ich will jetzt nicht zu jeder Sache, man könnte zu jeder Sache wirklich 1, 2 Stunden sprechen. Und wir versuchen das, wie gesagt, immer in kurzen Abschnitten das zu erklären, sodass wir das inshallah ganz leicht und einfach verstehen. Aber wir könnten, wie gesagt, zu jeder Sache Beweise aus Koran und Sunna, die der Autor sowieso schon bringt, aber noch darüber hinaus noch mehr bringen. Aber wie gesagt, wir versuchen das kurz und verständlich zu machen, inshallah. Er ist erhaben, sagt er weiter, in seinen gesamten Eigenschaften, mit denen er sich selbst oder sein Prophet ihn beschrieben hat, ohne Abstellung, also stillliegen, ohne Vergleich. Gepriesen sei er, ihm gehört der Dank, und mächtig, majestätisch und hoch erhaben ist er. Er ist heilig über alles, was seine Anbetungswürdigkeit, Al-Uluhiyya, Herrschaft, Al-Rububiyya und seine hohen Eigenschaften negiert. Darauf komme ich gleich. Also, so wie wir das gerade mit den Eigenschaften vorher hatten, so gibt es bei allen Eigenschaften. Er ist vollkommen in allen Eigenschaften, in allen Namen und Eigenschaften. Er hat nichts Negatives, sondern alles positiv und das in vollkommenster Weise, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und zwar mit denen er sich selbst genannt hat oder sein Prophet ihn genannt hat. Ohne diese Eigenschaften oder Namen zu verdrehen, zu verändern, abzulehnen oder irgendetwas rein zu interpretieren, das nicht da ist. Ja, und das ist die Aqida von Ahl Sunnah. Dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache uns beschreibt, dass wir sie annehmen, so wie er es uns beschreibt, in der vollkommensten Weise ihm zuschreiben, und wenn wir es nicht verstehen oder keinen Beweis von Koran und Sunnah gibt, es nicht uminterpretieren, es nicht darstellen, so wie es nicht ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, das einfachste Beispiel ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er hat eine Hand, dann sagen wir, sei eine Hand, wie es ihm gebührt, majestätisch, vollkommen, so wie es ihm gebührt, nichts vergleichbar, ohne es abzulehnen, es zu verdrehen oder zu verleugnen. Na, und dann sagt er eben, er ist heilig über alles. Allah subhanahu wa ta'ala ist über alles heilig. Er ist das Einzige, was wir Muslime, was wir Menschen, was wir Schöpfung an Heiligkeit haben. Deswegen, wenn wir sagen, etwas ist heilig, dann ist das Allah subhanahu wa ta'ala, sein Name, seine Eigenschaften, seine Worte, alles, was mit ihm zu tun hat. Nichts anderes ist uns eigentlich heilig. Auch wenn wir sagen, dieser Ort ist heilig, dieser Monat ist heilig, so ist in Wirklichkeit nur Allah subhanahu wa ta'ala der einzig wahre Heilige. Und er ist vollkommen in seiner Uluhiyya, mächtig, majestätisch, in seiner Rububiyya und vollkommen positiv, vollkommen und die negativen Sachen ablehnend in seinen Eigenschaften und Namen. Allah subhanahu sagt, er hat die höchste Eigenschaft in den Himmeln und auf der Erde, niemand mit der Wahrheit und Recht angebetet, also dass niemand mit Wahrheit und Recht angebetet wird, außer er, und er ist der Allmächtige und Allweise. Und er sagt, die Texte der Offenbarung aus Koran und Sunna, diese Kapitel sind bekanntlich und deutlich. Er sagt, es gibt viele Beweise dafür. Und das stimmt sehr, sehr viel. Und es würde den Rahmen hier sprengen. Es würde ein Buch, wir würden Bände brauchen, um das alles zu beschreiben, subhanallah. Und wer natürlich diese Sache verstanden hat, wird das nächste Mal, wenn er im Koran liest, diese Sache inshallah ta'ala bedenken. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die höchste Eigenschaft im Himmel. Also er ist das höchste Beispiel, er ist der höchste, niemand kann ihm etwas vormachen, er ist der Vollkommenste in jeglichen Eigenschaften, in allen Namen und Eigenschaften, die er besitzt. Niemand kann ihm auch ansatzweise nahe kommen in diesen Sachen. Auch wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist hörend und wir Menschen sind hörend, so können wir nicht mal ansatzweise das nachvollziehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala hörend ist, subhanahu wa ta'ala. Inshallah ta'ala verstehen wir, was darunter gemeint ist. Dass er vollkommen ist, dass ihm nichts, dass er eben diese Ulu Sha'ni in seinen Angelegenheiten, in seiner Angelegenheit, was ihn betrifft, in sich selbst, seine Eigenschaften, seinen Namen, er der Höchste ist und ihn niemand rankommt, ihm niemand etwas vormachen kann. Barakallahu fikum, bis zur nächsten Frage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.